die Blechbüchsenarmee bzw. Mitglieder der Augsburger Puppenkiste mit einem subtil antimilitaristischen Beitrag aus dem Fernsehvierteiler Der Löwe ist los. 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen, nannte Maurizio Kagel eines seiner Werke. Hier ist der letzte dieser 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen. Thank you.